Erster, das sind die Sprüche von Salomo. Er ist der Sohn von David. Er ist der König von Israel. Zweiter, diese Worte helfen uns, klug zu werden. Man versteht dann wichtige Sätze besser. Dritter, man lernt, wie man klug handelt. Man lernt, was richtig und fair ist. Vierter, unerfahrene Menschen werden durch diese Worte schlau. Junge Leute lernen, gut nachzudenken. Fünfter, ein weiser Mensch hört zu und lernt mehr. Ein kluger Mensch findet den richtigen Weg. Sechster, so versteht man Sprüche und Bilder. Man versteht die schwierigen Worte von weisen Menschen. Siebter, Gott zu achten ist der Anfang von Wissen. Dumme Menschen hassen Weisheit und Regeln. Achter, mein Sohn, höre auf deinen Vater. Verlasse nicht die Lehre deiner Mutter. Neunter, ihre Worte sind wie schöner Schmuck für dich. Sie sind wie eine Kette um deinen Hals. Zehnter, mein Sohn, wenn böse Leute dich locken, dann geh nicht mit. Elfter, vielleicht sagen sie, komm mit uns. Wir wollen unschuldige Menschen angreifen. Zwölfter, wir wollen sie lebendig verschlucken. Sie sollen sterben wie Menschen im Grab. Dreizehnter, wir werden viele teure Dinge finden. Wir füllen unsere Häuser mit Beute. Vierzehnter, du bekommst den gleichen Teil wie wir. Wir teilen uns das ganze Geld. Fünfzehnter, mein Sohn, geh nicht mit ihnen. Bleib weg von ihrem Weg. Sechzehnter, denn ihre Füße laufen zum Bösen. Sie wollen schnell Blut vergießen. Siebzehnter, es hilft nichts, ein Netz vor den Augen der Vögel auszuspannen. Achtzehnter, aber diese Leute schaden sich selbst. Sie bringen ihr eigenes Leben in Gefahr. Neunzehnter, so geht es allen, die unehrlich reich werden wollen. Das nimmt ihnen das Leben. Zwanzigster, die Weisheit ruft laut auf der Straße. Man hört sie auf den öffentlichen Plätzen. Einundzwanzigster, sie ruft an den lauten Ecken. Sie spricht ihre Worte an den Stadttoren. Zweiundzwanzigster, wie lange wollt ihr dumm bleiben? Wie lange wollen Spötter lachen und Wissen hassen? Dreiundzwanzigster, hört auf meine Warnung. Dann gebe ich euch meine Gedanken. Ich zeige euch meine Worte. 24. Ich habe gerufen, aber ihr wolltet nicht hören. Ich streckte meine Hand aus, aber niemand achtete darauf. 25. Ihr habt meinen Rat ignoriert. Ihr wolltet meine Warnung nicht hören. 26. Deshalb werde ich lachen, wenn ihr Unglück habt. Ich werde spotten, wenn ihr Angst bekommt. 27. Angst kommt wie ein Sturm über euch. Unglück kommt wie ein starker Wind. Ihr werdet Not und Leid haben. 28. Dann werdet ihr mich rufen. Aber ich werde nicht antworten. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. 29. Denn sie haben das Wissen gehasst. Sie wollten Gott nicht ehren. 30. Sie wollten meinen Rat nicht. Sie haben meine Warnung abgelehnt. 31. Jetzt müssen sie die Folgen von ihrem Handeln tragen. Sie werden von ihren eigenen Plänen satt. 32. Die Sturheit bringt die Unwissenden um. Die Sorglosigkeit macht die Dummen kaputt. 33. Aber wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Er hat keine Angst vor dem Unglück.